Abschnitt 10 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Das Singen. Kennst du das Singen der großen Stille? Es ist selten, weil die große Stille selten ist. Im Winter kommt es wohl vielleicht einmal, wenn draußen der Schnee die Straßen deckt und du liegst in der Dämmerung auf deinem Sofa und hörst es klingen. Es ist leise und vibriert wie das Summen einer Fliege, aber Fliegen gibt es jetzt im Winter nicht. Ganz fern, ganz leise ist es. Es ist vielleicht nur das Klingen deines Blutes. Es ist vielleicht ein Geigenspiel tief unten in einem anderen Stockwerk. Es ist vielleicht das Murmeln von Stimmen in den Kammern deiner Seele. Es ist vielleicht ein Signal an dich von den Bewohnern des dunklen Sirius-Begleiters. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jessi Dessa-Rosslau im Juli 2024.